نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم meine Lieben. Wir befinden uns nun in Lektion 20. Ein paar Schwestern haben noch über Al-Furqan, über die Sura Al-Furqan kommentiert. Und wir halten das nochmal fest, dass Al-Furqan ja bedeutet die Unterscheidungsnorm, welche das erkennen lässt, was gut ist, was schlecht ist, wie man gehen soll, ob man streiten soll oder eher ignorieren soll. Ja, und diese Norm, dieses Unterscheiden können, das vermag man wirklich nur, wenn man Taqwa hat. Die Gottesfurcht, Gottesbewusstsein, wenn das wirklich die oberste Priorität ist, ich muss meinen Herrn zufrieden machen. Und in Surah Ash-Shu'ara haben wir auch sehr schön nochmal gesehen und gelernt, wie die Propheten, alle von ihnen, alaihim salam, in allen schwierigen, wir würden sogar vielleicht sagen, auswegslosen Situationen sich zu Allah allein begaben, zurückkehrten, mit ihren Anliegen Allah anflehten. Ja, und weil sie nämlich wussten, dass die wahre Hilfe nur von Allah alleine kommen kann. Ja, in diesem Sinne kommen wir dann zu Surah An-Naml, Vers 45. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. Und wir sandten bereits zu den Thamud ihren Bruder Salih. Dient Allah. Da waren es sogleich zwei Gruppen, die miteinander stritten. Ja, manchmal gibt es schon verschiedene Klassen oder Schichten, die gibt es schon in der Gesellschaft. Und wenn dann die Religion kommt, in dem Sinne, dass es Menschen gibt, die die Religion verkünden, dazu einladen, dann gibt es direkt diese Beschuldigung, dass ihr, die ja zu der Religion einladet, ihr seid schuld an dieser Spaltung. Ja, einmal gibt es die Elite in der Gesellschaft und andererseits das allgemeine Volk, die allgemeine Bevölkerung. Und hier im Falle von Salih alaihi salam, in den meisten anderen Fällen war das auch oft so, dass die Elite diese Botschaft der Wahrheit ablehnte, und einige aber aus der allgemeinen Bevölkerung den Iman, die Einladung zur Religion, annahmen und akzeptierten. Er sagte, O mein Volk, warum wünscht ihr das Schlechte vor dem Guten zu beschleunigen? Würdet ihr doch Allah um Vergebung bitten, auf dass ihr Erbarmen finden möget. Ja, denn in ihrer Ablehnung und ihrer Ungeduld verlangten sie, das bring doch die Strafe. Ja, bring doch das, wozu, was du uns androhst. Und der Prophet, alaihi salam, erklärt ihnen hier, dass nein. Warum bittet ihr um etwas, was euch schaden wird? Im Gegenteil, bittet Allah um Vergebung und dann kommt auf euch die Barmherzigkeit Allahs, die Rahma Allahs herab. Um Vergebung zu bitten, ist Istighfar zu machen, die Schuld einzusehen. Ja, denn oft sind es unsere eigenen Verfehlungen, die die Barmherzigkeit Allahs von uns abhalten. Und wenn wir dies einsehen, und Allah liebt das an seinen Dienern, wenn sie ihren Fehler einsehen, ihn allein um Vergebung bitten, wissend, dass nur er die Sünden vergeben kann, das ist bei Allah eine sehr geliebte, liebenswerte Eigenschaft. Ja, und dann, Allah will, dass wir einsehen, dass wir uns verbessern, und dann verbessert er auch unsere Umstände. Sie sagten, wir sehen ein böses Vorzeichen in dir und in denjenigen, die mit dir sind. Er sagte, euer Vorzeichen ist bei Allah. Nein, vielmehr seid ihr Leute, die der Versuchung ausgesetzt werden. Ja, sie sagten also quasi, dass das Übel, das jetzt in der Gesellschaft entsteht, das ist nach unserer Meinung nur wegen dir und denen, die dir folgen. Sie schoben also quasi das Übel, was sie wahrnahmen, die Spaltung in der Gesellschaft, die Unruhe in der Gesellschaft, die entstanden war, schoben sie auf die Tatsache, dass ihr ja die Wahrheit verkündet. Und Salih alaihi salam sagt, nein, das ist alles eine Prüfung. Die, die akzeptieren und die, die ablehnen die Botschaft, beide sind geprüft und beide sind eine Prüfung füreinander. Und so ist das wirklich seit dem ersten Tag ja, der Schöpfung überhaupt. Wenn jemand die Wahrheit verkündet, dann wird es immer mindestens diese zwei Gruppen geben und zwischen diesen beiden wird es immer einen Konflikt geben, eine Reibung geben. Ja, und das war immer schon so und das ist hier, was sie als übel wahrnehmen. Nun befanden sich in der Stadt 9 Mitglieder einer Sippschaft, die auf der Erde Unheil stifteten und keine Besserung brachten. Also im Deckmantel der Verbesserung machten sie aber eigentlich Unordnung. Und ihr Handeln verbreitete Fassad. Und sie waren hochmütige Menschen. die Probleme entstanden, das ist in jedem Verhältnis, in jeder Beziehung wird das so sein, Probleme entstehen dort, wo einer sich für höher, besser, mehr Wert hält als der andere und somit die anderen geringschätzt, verachtet, ja, und deswegen sie auch ungerecht behandelt. Und deswegen, Verbesserung kann nur entstehen, wenn jemand einerseits Istighfar, um Vergebung bittet vor Allah, und auch die Menschen, wenn er ihnen was angetan hat, um Vergebung bittet. Und das ist notwendig. Es kann nicht sein, dass Probleme einfach so entstehen. Wie weit ging ihr Fasad? Sie sagten, schwört einander bei Allah, wir werden ganz gewiss ihn und seine Angehörigen nachts überfallen und hierauf werden wir sie zu seinen nächsten Verwandten sagen, wir waren bei der Vernichtung seiner Angehörigen nicht zugegen und wir sagen ganz gewiss die Wahrheit. Sie schmiedeten Ränke und wir schmiedeten Ränke, ohne dass sie merkten. Also hier sehen wir ein Ausmaß von Fasad, Unruhestiftung, nämlich dieses so weit gehen, dass man Falsches und Schändliches tut und dazu noch diese Dreistigkeit besitzt, zu sagen, wir haben ja überhaupt nichts gemacht, wir waren noch nicht mal dabei. Also zu lügen und dabei noch zu behaupten, wahrhaftig zu sein, das ist wirklich Fasad. Sie schmiedeten Ränke und wir schmiedeten Ränke, ohne dass sie merkten, schau nur, wie die Folge ihrer Ränke war. Wir zerstörten sie und ihr Volk allesamt. Ja, wie wir an anderen Stellen im Koran schon gelesen haben. Dies sind nun ihre Häuser, wüst dafür, dass sie Unrecht taten. Darin ist wahrlich ein Zeichen für Leute, die Bescheid wissen. Und wir retteten diejenigen, die glaubten und gottesfürchtig waren. Und wir sandten Lut, als er zu seinem Volk sagte, wollt ihr denn sehenden Auges das Abscheuliche begehen? Also wohlwissend, ihr wisst, dass es abscheulich ist und trotzdem tun. Lasst ihr euch denn wahrlich in Begierde mit den Männern ein, anstatt mit den Frauen? Aber nein, ihr seid Leute, die töricht sind. Doch die Antwort seines Volkes war nur, dass sie sagten, vertreibt diese Peluts aus eurer Stadt. Das sind Menschen, die sich reinhalten. Also anstatt sich zu ändern oder wenigstens kurz innezuhalten und über die Aussage nachzudenken, wollten sie nichts damit zu tun haben, noch nicht mal so sehr, dass sie wenigstens diese Menschen in der Gemeinde leben ließen. Nein, Lut und seine Familie, alle, die so sprachen, sollten vertrieben werden. Anstatt sich zu ändern, sollten sie also verschwinden. Da retteten wir ihn und seine Angehörigen, außer seiner Frau. Wir bestimmten, dass sie zu denjenigen gehörte, die zurückblieben. Und wir ließen einen Regen auf sie niedergehen. Wie böse war der Regen der Gewarnten. Sag, alles Lob gehört Allah und der Friede sei auf seinen Dienern, die er sich auserwählt hat. Ist denn Allah besser oder das, was sie ihm beigesellen? Oder ist besser, wer die Himmel und die Erde erschaffen hat und für euch vom Himmel Wasser herabkommen lässt, durch das wir in Entzücken versetzende, umfriedete Gärten wachsen lassen, deren Bäume unmöglich ihr wachsen lassen könntet? Gibt es denn einen anderen Gott neben Allah? Nein, vielmehr sind sie Leute, die Allah andere gleichsetzen. Ja, also Regen, Pflanzen, Bäume, Gärten wachsen lassen, all das tut doch nur Allah allein. Die Menschen vermögen nicht, etwas, was genau wie der Regen ist, selber herbeizuschaffen. Und trotzdem setzen sie Allah andere bei. Ja, wie ist das in den Ländern, in denen es nicht oder nur wenig regnet? Die menschlichen Möglichkeiten sind erschöpft. Ja, der Hungerstod droht diesen Ländern. Die Ernte kann nicht zum Wachsen gebracht werden. Ja, die kann nicht gezwungen werden. Und trotzdem, die Gunst ist vollkommen von ihm allein. Und trotzdem will man anderen die gleiche Stellung geben wie ihm. Allah möge uns bewahren. Oder ist besser, wer die Erde zu einem festen Grund gemacht hat und Flüsse durch sie gemacht und festgegründete Berge auf ihr gemacht und zwischen den beiden Meeren eine Schranke gemacht hat? Gibt es denn einen anderen Gott neben Allah? Aber nein, die meisten von ihnen wissen nicht, dass nämlich Allah alleine, der Herr, der Schöpfer von all diesen Dingen ist und dass nur er alleine anbetungswürdig ist. Ja, wir sitzen auf einer Erde, die mit mehrfacher Raketengeschwindigkeit durchs Weltall saust und trotzdem nehmen wir sie wahr als einen festen Grund unter unseren Füßen. Wir bemerken nichts davon, dass wir in der Schwebe sind. Wir sind nicht verunsichert, wir sind nicht auf einem wankenden Boden. All das ist doch die Gnade Allahs und trotzdem wollen wir diesem gegenüber nicht dankbar sein. Ja, wir gehen, wir schlafen und wir ruhen uns auf dieser Erde aus. Wir bemerken noch nicht mal, auf was für einem Ball wir eigentlich sitzen. Diese Frage wird jetzt öfters gestellt werden. Gibt es einen anderen Gott neben Allah? Aber nein. Vielmehr sind sie Leute, die Allah andere gleichsetzen. Die meisten von ihnen wissen nicht. In der nächsten Ayah heißt es, wie wenig ihr bedenkt. Oder ist besser, wer den in einer Notlage Befindlichen erhört, wenn er ihn anruft und das Böse hinwegnimmt und euch zu Nachfolgern auf der Erde macht. Gibt es denn einen anderen Gott neben Allah, wie wenig ihr bedenkt? Ja, stellt euch mal vor, man ist in einer großen Schwierigkeit, einer großen Notlage. Die lieben Menschen, die einem nahestehen, sind um einen herum versammelt, aber keiner ist in der Lage, einem zu helfen. Sie wollen helfen, sie haben manchmal auch wirklich Mitleid, tun ihr Bestes, aber wir alle wissen, keiner kann wirklich das Leid, das dir widerfahren ist, mindern. Ja, manchmal ist sogar so, man geht wohin, um sich beraten zu lassen und ist dann wirklich auch ein bisschen enttäuscht, dass nein, der hat ja gar nicht mein Anliegen richtig verstanden. Oder wie viele Menschen stehen um den Sterbenden herum manchmal, keiner kann da abhalten, dass die Seele trotzdem genommen wird. Wie viele Ärzte sind ratlos, versagen, ihre Kräfte sind erschöpft, ihr Wissen ist erschöpft angesichts mancher Leiden, Krankheiten. Wir alle wissen, dass eigentlich nur Allah von uns die Not, das Leid mindern oder ganz hinwegnehmen kann. Wen rufen wir an um diese Zeit, wenn die Menschen um uns herum sind, sie aber ratlos und hilflos sind? Wir rufen Allah alleine an. Ja, manchmal, stellt euch vor, diese Krankenbetten, der kranke Mensch ist an Maschinen angeschlossen, die Ärzte stehen um ihn herum, aber keiner kann wirklich etwas tun. Allah ist uns näher als unsere Halsschlagader. Er nimmt die Krankheit, den Tod, die Notlage, die Drangsal, die Probleme, die Schwierigkeiten, die Depressionen, die Trauer, das Leid. Er allein nimmt all dies hinweg. Er bringt Erleichterung. Er hat uns erschaffen und er weiß am besten und er weiß allein, wie er uns von unseren Nöten und was wir da alles haben, jeder hat andere Situationen, der uns daraus befreien kann. Wie wenig bedenkt ihr? Also ihr versteht nur sehr wenig und deswegen rennt ihr ja zu Menschen, um euch Hilfe zu holen. Aber ihr bedenkt nicht, dass diese Menschen doch selber schwach sind. Sie können euch vielleicht ein wenig Beruhigung geben. Und gute Gesellschaft ist auf jeden Fall etwas Wünschenswertes und das sollen wir auch pflegen. Und Familie ist füreinander da und die Freunde sind füreinander da. Aber die wahre Erleichterung, diese kommt nur von Allah. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass auch die Herzen der Menschen ja auch in der Gewalt Allahs sind. Das heißt, wenn er dir gute Gesellschaft gibt, die dir im richtigen Moment den richtigen Ratschlag gibt, ist das auch eigentlich von Allah. Ja, deswegen heißt es ja im Koran, Ista'inu bis sabri was salah, bittet um Hilfe, um Beistand durch zwei Dinge, durch Geduld und Standhaftigkeit und durch das Gebet. Denn nur er ist es, der euch aus eurer Lage befreien kann. Oder ist besser, wer euch in den Finsternissen des Festlandes und des Meeres den rechten Weg leitet und wer die Winde als Frohboten seiner Barmherzigkeit voraussendet. Gibt es einen anderen Gott neben Allah? Erhaben ist Allah über das, was sie ihm beigesellen. Ta'alallahu amma yushrikun. Erhaben, es berührt ihn nicht mal, es schadet ihm nicht, es mindert nicht seine Herrschaft. Erhaben ist Allah über das, was sie ihm beigesellen. Er, der in den Finsternissen Sterne erschaffen hat, die als Wegweiser dienen, der Winde schickt als Frohboten. Ja, und Schirk, diese Meergötterei, ist ja nicht nur, dass man sich vor anderen Götzen verneigt und sie als Gottheiten nimmt, sondern man neigt ja schon zum Schirk, nämlich andere so gleichzustellen, wie es nur Allah alleine gebührt, wenn man in schwierigen Zeiten andere als eine solche Stütze nimmt, wie es eigentlich nur Allah alleine gebührt, dass er als Stütze genommen werden soll. Ja, in schwierigen Zeiten geht man natürlich zum Arzt, zum Berater, zum Freund etc., aber man vergisst nicht, dass auch sie nur den richtigen Rat geben können, Hilfe leisten können, wenn Allah, der Schöpfer, es erlaubt. Sonst wissen wir alle, der größte Experte ist hilflos oder gibt genau den falschen Rat. Der Nutzen erreicht uns nur, wenn Allah diesen Nutzen für uns geschrieben hat, wenn er erlaubt, dass uns geholfen werden kann. Oder ist besser, wer die Schöpfung am Anfang macht und sie hierauf wiederholt und wer euch vom Himmel und von der Erde versorgt. Gibt es denn einen anderen Gott neben Allah? Sag, bringt euren Beweis vor, wenn ihr wahrhaftig seid. Sag, über das Verborgene weiß nicht Bescheid, wer in den Himmel und auf der Erde ist, außer Allah. Und sie merken nicht, wann sie auferweckt werden. Also die Toten, die in den Gräbern liegen, die haben ja über sich selbst keine Macht, Sonst wären sie ja nicht dort, dann hätten sie den Tod von sich abgehalten. Noch wissen sie, wann sie auferweckt werden. Und nun sollen sie eure Bittgebete erhören und euch helfen können? Wie sollen sie euch helfen, wenn sie noch nicht mal über sich selbst verfügen, Macht haben können und nicht wissen, wie und wann ihre eigene Auferweckung sein wird? Nein, vielmehr hat ihr Wissen über das Jenseits versagt. Nein, vielmehr sind sie darüber im Zweifel. Nein, vielmehr sind sie ihm gegenüber blind. Das ist also das eigentliche Übel. Das Jenseits verleugnen. Daran den Glauben verlieren, verweigern, ignorieren. Da ist das eigentliche Übel, was geheilt werden muss. Und diejenigen, die ungläubig sind, sagen, wenn wir zur Erde geworden sind und auch unsere Väter, sollen wir denn dann wirklich wieder hervorgebracht werden? Dies ist zuvor bereits uns und unseren Vätern versprochen worden, das sind nur Fabeln der früheren. Sag, reist auf der Erde umher und schaut, wie das Ende der Übeltäter war. Sei nicht traurig über sie und nicht in Beklommenheit wegen der Ränke, die sie schmieden. Also wenn du trotz Verkünden der Wahrheit von ihnen Verweigerung und Verleugnung erfährst, ja, dann soll dich das nicht betrüben. Wenn sie trotz Hören der Botschaft nicht glauben, du sei nicht betrübt darüber, sei nicht betrübt über sie. Und sie sagen, wann wird dieses Versprechen eintreten, wenn ihr wahrhaftig seid? Sag, vielleicht ist dicht hinter euch einiges von dem, was ihr zu beschleunigen wünscht. Dein Herr ist wahrlich voll Huld gegen die Menschen, aber die meisten von ihnen sind nicht dankbar. Und dein Herr weiß fürwahr, was ihre Brüste verhehlen und was sie offenlegen. Und es gibt nichts Verborgenes im Himmel und auf der Erde, das nicht in einem deutlichen Buch verzeichnet wäre. Alles ist schon aufgeführt, aufgezeichnet. Alles schon erfasst, aufgezählt. Ja, das gibt uns eine ganz andere Sicht der Dinge. Gewiss, dieser Koran erzählt den Kindern Israels das meiste von dem, worüber sie uneinig sind. Und es ist wahrlich eine Rechtleitung und Barmherzigkeit für die Gläubigen. Gewiss, dein Herr wird zwischen ihnen durch sein Urteil entscheiden und er ist der Allmächtige und Allwissende. So verlasse dich auf Allah, denn du verfährst nach der offenkundigen Wahrheit. Fatawakkal ala Allah, innaka ala al-haqqil mubin. Sehr schöne Ayah, verlasse dich auf Allah, denn du bist ja auf der Wahrheit. Du kannst weder die Toten hören lassen, noch die Tauben den Ruf hören lassen, wenn sie den Rücken kehren. Was sind das jetzt für Tote? Nämlich deren Herz, deren Gewissen tot ist. Sie werden nicht hören. Aus ihrer Opposition heraus, Ablehnung heraus, Sturheit können wir das auch nennen, auf Befeindung heraus, werden sie den Unterschied zwischen Haqq und Batil, zwischen Wahrheit und Nichtigkeit nicht wahrnehmen. Sie sind taub, ja, aber für die Wahrheit. Sie kehren ihren Rücken ja schon. Warum kehrt man denn den Rücken etwas zu, wenn man kein Interesse daran hat? Ja, sogar wenn ein tauber Mensch dir zugewandt ist, kann er trotzdem noch durch Zeichensprache oder durch deinen Blick wahrnehmen, was ungefähr gesagt wird. Aber auf ihren Herzen ist ja schon ein Gewicht. Welches Gewicht? Das Gewicht ihres Egos, ihres Stolzes, ihrer Sturheit, ihrer Vorurteile. Und das ist schon so bedeckend, dass da gar kein Platz mehr ist, um Wahrheit noch hereinzulassen. Das Interesse ist gar nicht da. Ganz andere Dinge sind für sie wichtig. Das ist etwas, was sie noch nicht mal die Gelegenheit geben, es in ihr Gehör, in ihren Verstand und somit auch auf ihre Herzen hereinzulassen. Noch kannst du die Blinden aus ihrem Irrtum heraus rechtleiten. Hören lassen kannst du nur, wer an unsere Zeichen glaubt und die uns somit ergeben sind. Also wer wird nur hören? Der Taten tun will, der sich ändern will, der sich bessern will. Der glaubt an das Jenseits, an Allah, an seine Zufriedenheit, an seine Unzufriedenheit, dem seine eigene persönliche Entwicklung wichtig ist. Der wird dann auch einiges verstehen, was vielleicht anderen als unklar erscheint. Ja, aber er versteht auch den tieferen Sinn. Er versteht vielleicht auch etwas, was gar nicht ausgesprochen werden muss. Warum? Weil sein Kompass ja schon die Zufriedenheit Allahs ist. Er glaubt ja schon an Allahs Größe und richtet dementsprechend sein Leben danach aus. Und wenn das Wort über sie fällig wird, bringen wir ihnen ein Tier aus der Erde hervor, das zu ihnen spricht. Dies, weil die Menschen von unseren Zeichen nicht überzeugt sind. Wenn das Wort über sie fällig wird, Ibn Umar radiallahu anh sagt in einer Auslegung, dass dies wird zu der Zeit sein, wenn auf der Erde keiner mehr da ist, der das Gute gebietet und das Übel, das Verwerfliche verbietet. Das heißt also aus anderen Hadithen, Überlieferung des Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, erfahren wir, dass das in der nahen Zeit des Tages der Auferstehung sein wird. in denen die Zustände der Menschen so übel sein werden, dass dies, das Gute zu gebieten und das Schlechte, Verwerfliche zu verbieten, dass dies nicht mehr getan wird. Und da wird Allah, um seinen Hujjah tamam zu machen, um seinen Beweis zu vervollkommnen, wird er ein Tier entsenden, welche den Menschen die Wahrheit darlegt, das Gute gebietet und das Schlechte verbietet. Also zu dem Zeitpunkt wird die Menschheit dann quasi so tief gefallen sein, dass keiner mehr da ist, der diese Aufgabe tut. Ja, das ist ja ein Ausmaß von Egoismus. Ja, und den können wir leider manchmal bei uns auch schon beobachten, dass wir sehr egoistisch sind. Was uns gefällt, das hören wir gerne zu, machen wir auch. Was aber nicht so uns gefällt, was ein bisschen schwer ist oder uns nicht so in unsere eigenen Theorien passt, davon verabschieden wir uns auch ganz schnell, zeigen wirklich ein Ausmaß an, das ist schon fast Untreue, dass man die Sache dann auch direkt lässt, weil etwas einem nicht gefällt. Ja, und das gibt es leider, dieses Verhältnis von solchen und solchen Leuten gibt es in jeder Zeit, in jedem Menschen sogar gibt es beide Anteile. Und wenn der Mensch sich nicht verbessert und auf sich selber aufpasst und sich immer wieder reinigt, dann nehmen diese üblen Anteile im Menschen, nehmen diese Überhand. Ja, das ist wie mit dem Körper das mal zu vergleichen, wie mit der Arterienverkalkung. Die passiert auch nicht über Nacht und plötzlich, sondern nach und nach und nach mit ständiger Vernachlässigung und Missbrauch, sei es von der Nahrung her oder vom Lebensstil her, bis dann plötzlich über dich das Unglück hereinbricht. Ja, und genauso ist das mit dem guten Wort. Wenn wir dieses nicht pflegen, Nahrung, gesunde Nahrung geben für Herz und Seele, dann stirbt das Imanherz, der Ort, wo der Iman ruht, dann stirbt dieses Herz ab. Das heißt also, es ist an uns, uns zu kontrollieren, uns zu üben, im Richtigen, im Nahrhaften, im Guten, von der Religion alles zu nehmen, was uns leicht fällt und auch was uns schwer fällt, nicht zu wählen und auszusortieren. Ja, und wer ist in der Ernährung so ist, zum Beispiel, das nur isst und zu sich nimmt, was leicht zu schlucken ist, was weich ist, was süß ist, ja, dann wissen wir, wie seine Gesundheit dann aussehen wird. Und der alles lässt, was ein wenig, ja, nicht so schmackhaft ist oder ihm halt nicht so schmackhaft erscheint, dann wissen wir auch, was das Ergebnis davon ist. Und er schadet wirklich nur sich selbst. Allah braucht nicht, dass wir uns selber anbieten, im Dienste der Religion zu stehen. Und das soll eigentlich diese Ayah auch sagen, dass ein Tier kann das machen, die Aufgabe, die euch eigentlich aufgetragen ist. Wenn ihr sie lasst, Allah kann diese Aufgabe sogar einem Tier geben, das zu ihnen sprechen wird. Oder das zu ihnen spricht, dies, weil die Menschen von unseren Zeichen nicht überzeugt sind. Ja, manche Ausleger sagen auch, das Tier wird sprechen, dass die Menschen, also das ist seine Rede, die Menschen sind von unseren Zeichen nicht überzeugt. Allahu alam. Ihr werdet über diese Verse, die auch mit dem Vorzeichen des Tages der Auferstehung zu tun haben, werdet ihr in den Tafasir, in den Auslegungen, dann in den Überlieferungen des Propheten sallallahu alaihi wasallam und das, was die Gelehrten davon abgeleitet haben, da werdet ihr einige Auslegungen finden. Wir sind hier in dieser Art und Weise, wie wir uns hier versammeln, haben wir gar nicht vor, all diese Auslegungen erschöpfend zu behandeln. Ja, hier geht es darum, dass wir diese Ayah erstmal relativ oberflächlich verstehen. Das soll uns genügen. Ja, und euch auch vielleicht neugierig machen, was es da noch alles so zu sagen gibt. Tatsache ist, dass der Mensch, wenn er an die Ayat, Verse oder Zeichen Allahs, nicht mit Überzeugung glaubt, kein Yaqin daran hat, dann ist das ein inneres Problem. Ja, er hat kein Yaqin. Und weil er das nicht hat, fällt ihm auch dann schwer, alles von Allah zu akzeptieren. Ja, weil wenn wir überzeugt wären von den Versen und den Zeichen Allahs, dann würden wir alles akzeptieren. Wir würden überzeugt davon sein, alles, was von Allah kommt, ist nur rein und nur gut für mich. Aber weil in uns etwas ist, die Härte der Herzen, die Entfernung von Allahs Wort, die Entfernung von Glauben, ja, und all diese Dinge, die uns krank und leidend machen, weil in uns diese Barrieren, diese Hindernisse sind, können wir uns dem Dien der Religion nicht voll und ganz ergeben und akzeptieren ihn nicht voll und ganz. Und bis wir diese Härten, diesen Mangel an Überzeugung, bis wir das nicht geheilt haben, diese inneren Steine nicht zerbrochen haben, bis dahin werden wir nicht weiterkommen. Und denke an jenen Tag, da wir aus jeder Gemeinschaft eine Schar von denjenigen versammeln werden, die unsere Zeichen für Lüge erklärten und sie dann in Reihen geordnet werden. Wenn sie dann kommen, sagt er, habt ihr denn meine Zeichen für Lüge erklärt? und davon kein umfassendes Wissen gehabt? Oder was habt ihr denn sonst getan? Also das Ablehnen der Menschen beruht ja ganz gewiss nicht, weil jemand genau weiß und geforscht hat, dass all dies nicht wahr ist, sondern einfach aus einer Laune heraus, weil es sich nicht richtig anhört, weil es zu schwer ist, weil es von der falschen Person gekommen ist, diese Botschaft, die verkündet wurde. Ja, es ist ein Suchen und Aussortieren, ein Aussuchen und Aussortieren, und sie werden in Reihen vor Allah geordnet erscheinen. Und Allah alem, Allah weiß am besten, je nach Verweigerungsgrad, aus manchen Hadithen erfahren wir, dass die ganz Üblen zusammenstehen. Ja, quasi die 100%igen Verweigerer werden zusammenstehen, die 20% nur verweigerten, dann gibt es die, die nur 15% verweigerten. Je nach Stufe wird man dort in Reih und Glied stehen. Und dann wird man gefragt werden, warum habt ihr nicht geglaubt? Ohne darüber Wissen zu haben. Hattet ihr einen wissenschaftlichen Beweis dafür, dass dies nicht die Wahrheit ist? Und wenn das nicht so war, und es wird nicht so gewesen sein, wo ist dann eure Erlaubnis, eure Argumentation, dass ihr andere neben Allah angebetet habt, dass ihr die Ibadah Allahs verweigert habt? Ja, was habt ihr eigentlich gemacht? Ja, und hier, diese Ayah ist nicht nur für die, die La ilaha illallah verweigern, oder nur für die, die Islam verweigert haben, das anzunehmen, sondern auch für die, die vielleicht innerhalb des Islams aber trotzdem einige von Allahs Befehlen verweigerten. Ja, und wir sollen uns alle fragen, was weiß ich eigentlich, dass das gesagt wird, dazu eingeladen wird, und ich bin trotzdem stur darauf festgefahren, dass ich das nicht akzeptieren werde. Unsere Aufgabe ist nämlich, alles zu akzeptieren. Ja, kleines Beispiel. Und hier geht es jetzt nicht um Pflicht oder Nichtpflicht und um die einzelnen einzelnen Rechtslage dieser Dinge. Hier geht es einfach, dass man Dinge ernst nimmt und ihnen auch Raum gibt. Zum Beispiel im Koran heißt es, إِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْصِتُوا, so ungefähr in Surat al-A'raf, dass wenn der Koran verlesen wird, dann lauscht, horcht darauf, also hört aufmerksam zu und schweigt. Und wie oft passiert uns allen, dass wir Koran verlesen, hören, Tilawa hören und dabei aber auch befreit und ohne uns zu kümmern, trotzdem uns auch unterhalten und sprechen. Ja klar, wenn es mal einen Notfall gibt und kurz mal etwas gesagt werden muss, ist das auch wieder was anderes. Aber das zur Regel und zur Norm zu machen, das ist etwas, worüber wir uns ein paar Gedanken machen sollten. Ja, und wir sollten uns alle fragen, lerne ich die Verse Allahs und mehrt sich mein Iman oder gehe ich sogar noch ein paar Schritte zurück? Ja, oder auch nach dem Motto, ein Schritt vor und zwei Schritte zurück. Das kann auch manchmal passieren. Ja, das soll also eine stetige Verbesserung und Entwicklung sollte schon da sein. Allah möge uns alle damit segnen, dass wir uns immer weiter verbessern, bis wir gereinigt vor Allah stehen. Und er uns, wir wünschen uns das alle und wir bitten Allah darum, dass er uns ohne Befragung ins Paradies eingehen lässt. Und das Wort wird über sie fällig werden dafür, dass sie Unrecht taten. Und da werden sie nicht reden. Ja, also da die Menschen, die hier in dieser Welt ganze Bücher verfassten, Radiosendungen drehten, Dokumentationen verfassten und drehten, also als Film produzierten, die gegen Allahs Buch, gegen Allahs Gesandten, gegen Allah, gegen die Existenz Allahs dafür plädierten und die Menschen dazu aufriefen, diese werden an jenem Tag schweigen. Alle, die hier Unrecht taten, werden an jenem Tag schweigen. Jede Art von Unrecht, die Unrecht taten, werden an jenem Tage schweigen. Ja, wenn man etwas problematisch findet oder noch nicht genug Wissen hat, um im Glauben, im Dien, in der Religion etwas verstehen zu können, ist das gar kein Problem. Wir bitten Allah um Verständnis, wir bitten Allah dafür, dass er unser Verstand weitet, dass wir das verstehen können. Wir warten ab, bis wir vielleicht geschult genug sind, um etwas erfassen, verstehen, die Weisheit davon wahrnehmen zu können. Aber warum neigt der Mensch dazu, etwas direkt zu gering achten, sich über etwas zu belustigen, etwas auszusortieren, nur weil er es nicht verstehen kann? Ja, davon sollten wir alle Abstand nehmen. Sehen Sie denn nicht, dass wir die Nacht gemacht haben, damit Sie in ihr ruhen, und den Tag hell? Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die glauben. Der Wechsel von Tag und Nacht sind gewaltige Zeichen seiner Allmacht und seiner Allwissenheit. Die ganze Menschheit zusammen und noch alle Djinn noch dazu und alle klugen Köpfe dieser Welt, die früheren und die noch kommenden, Auch wenn sie alle sich versammeln, sie könnten Gleiches nicht herstellen, den Wechsel von Tag und Nacht. Aber das als Zeichen wahrzunehmen, hängt nicht von der Größe des Wunders ab, denn der Wechsel von Tag und Nacht ist ein gewaltiges Wunder, sondern Allah informiert uns hier, dass nein, darin sind Zeichen für Leute, die was? Die glauben. Das heißt, der Glaube muss da sein, die innere Bereitschaft, der innere Zustand des Herzens muss da sein und dann fruchtet auch das Wunder. Und dann kann es auch ein kleines Wunder sein, welches schon genügen wird, um demjenigen, der sowieso schon zu Allah will, der sich nach Allah sehnt, der Allah anbeten will, ihm seine Augen und sein Iman und sein Herz noch mehr zu reinigen, zu verbessern und ihm noch mehr Iman zu geben. Allah möge uns alle dazu gehören lassen.